Seins Färte Blut, dein falbes Blau, sein rotes Riesen rötete dich. Kalt lachtest du da, das Farbe lecktest du zu fällen, der Zwerge Feind. Ich braut ein Trunkgetränk, Siegfried zu fangen, dem Fafner fiel. Gelingen muss mir die List, lachen muss mir der Lohn. Schein, seine Schärfe schneiden in der